Hi, hallo hier im Engel zur 27. Bufo-Sprechstunde am 19. Januar 2015. Ich habe bei mir den Michael Ebner, den Stefan Bartels und den Stefan Körner. Hallo, ihr zusammen. Hallo. Ja, hallo und Abend. So, das letzte war der Michael. Gut, dann haben wir die Stimmen zugeordnet und wir beginnen am besten wie Tradition damit, dass ich den Stefan frage, wie war deine Woche? Also in dem Fall den Sekor. Wie war die Woche? Ich war am Donnerstag in Berlin zum NSA-Untersuchungsausschuss, um mir auch den mal anzuschauen. Hatte das unglaubliche Glück, zwei hochinteressante, sehr spannende Zeugen zu hören, nämlich die beiden von der Tele, die praktisch gar nichts gesagt haben. Mein Eindruck war, die hatten unglaublich Angst. Dass sie, egal was sie sagen, hinterher dafür an die Wand genagelt werden. Und die Angst hat sie praktisch gelähmt. Also denen stand der Angstschweiß auf die Stirn. Und demzufolge war da auch nicht wirklich was rauszukriegen. Ich kann mir vorstellen, dass Zeugenvernehmungen von irgendwelchen BND-Mitarbeitern, die es gewohnt sind, mit Geheimnissen umzugehen, tatsächlich spektakulärer und interessanter sind. Nichtsdestotrotz, ich war mal da, habe mir das mal angeschaut, und habe jetzt Mitleid mit Christus und Hermi, die sich das öfter antun. War ich am Wochenende in Prag, und zwar war da ein Treffen der internationalen Koordinatoren der Platten. Und es gab da relativ interessante Diskussionen. Es gab am Anfang so ein paar Irritationen, weil die Schlüssel, also der Zugang zum Veranstaltungsraum, das war die Geschäftsstelle der Piraten in Prag, nicht reibungslos funktioniert hat. Also platt ausgedrückt, der Schlüssel war nicht da und es hat eine Weile gedauert, um einen aufzutreiben. Aber erstens war die Location, also diese Geschäftsstelle der Piraten in Prag, tatsächlich sehenswert. Ich habe ein paar Bilder gemacht, vielleicht poste ich die nachher noch. Das ist also ein sehr schönes Ambiente für so eine Gesprächsrunde. Und es gab eine ganze Reihe von interessanten Diskussionen. Es ging primär darum, wie stellen wir uns die Arbeit PPI und PPEU vor, was können unsere Koordinatoren tun und wie können wir unterstützen. Es ging natürlich um Geld. Wir hatten ja im Vorfeld eine hitzige Diskussion, als unser Budgetplan veröffentlicht wurde und klar war, dass für die internationale Arbeit nicht mehr da ist. Wir konnten das aber klarstellen. Das war also nicht Boshaftigkeit oder Bösartigkeit, sondern und ergreifend der Tatsache geschuldet, dass wir überall sparen mussten und praktisch alles zusammengestrichen haben, soweit irgendwie möglich. Und wir haben zumindest die Zusicherung dagelassen, dass wenn Sie interessante Akten finanzielle Unterstützung brauchen, wir dabei helfen können, Gelder zu organisieren. Sprich, wir können versuchen, bei den LVs, wo wir wissen, dass noch Geld da ist, nachfragen. Okay, also das war so mal das Wichtigste aus dem Wochenende. Ansonsten habe ich mitgekriegt, haben wir hübsche Diskussionen über grottenhässliche Bilder. Wir haben Künstler, die glauben, dass es cool aussieht, wenn man hässliche Symbole vor Piratenpartei-Logo bastelt mit irgendwelchen Grafiktools. Und ich gehe davon aus, dass wir über dieses Thema sowieso noch ein bisschen diskutieren werden. Deswegen reicht es, glaube ich, an der Stelle erstmal. Stefan, was im Gate habe ich versäumt? Was geht? Ja, habe ich ja irgendwann irgendein Flaggen, nee, kein Flaggengate, sondern ein Photoshop Gate versäumt. Nee, Gate ist doch. Gate gab es früher. Das, was wir jetzt haben, ist. Wie lässt sich das schön beschreiben? Das, was wir jetzt haben, ist ein bisschen Aufregung, ob der absoluten geistigen Umnachtung einzelner Ex-Mitglieder. Mehr ist es letztendlich nicht. Da ist doch vor allem das X ganz gut. Ja, wollen wir uns direkt aufs Pad stürzen? Nein, wir haben den Paul am Mikrofon. Ja, und zwar habe ich eine simple Frage, Seko. Hast du denn irgendwas wahrgenommen von der Euvicon? Ne? Die hat ja eigentlich aus meiner Sicht eine gute Resonanz gehabt und so weiter. Aber da ist die Frage, ob du auch eine Rückkopplung bekommen hast oder bislang noch nicht zu dir, naja, hingestürmt ist. Doch, doch. Ich habe mich natürlich erkundigt, wie die gelaufen ist. Ich wäre gerne dort gewesen. Aber wir müssen uns im Bundesvorstand so ein bisschen die Arbeit teilen. Und deswegen haben wir Christos, der sowieso in Hamburg ist, weil er dort beim Wahlkampf unterstützt, eben die Eubicon begleiten lassen und das in Prag gemacht. Geografisch ist, ich habe nach Prag nicht weiter als nach München, also ist hier quasi ums Eck. Und deswegen war eben Christus in Hamburg bei der Eubicon und der hat mir am Telefon heute Mittag erzählt, dass es insgesamt sehr gut lief. Die Leute waren durchaus begeistert. Die Vorträge sollen zum Teil sehr, sehr gut gewesen sein. Und die öffentliche Resonanz ist im Augenblick ein bisschen lau. Das liegt auch aber einfach daran, dass wir Piraten kämpfen, wieder ernst genommen und dann auch wahrgenommen zu werden. Ja, aber da. Er meinte aber, es seien Journalisten da gewesen, also es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, darüber zu Ja, berichten. PR02 hat ja eben gesagt, der Redaktionskonferenz eben gerade gäbe es oder wäre quasi gar kein Rücklauf gewesen oder Rückkopplung gewesen. Aber da können wir doch sicherlich mal einen Bericht auch schreiben, Flaschenpost oder wie auch immer, wie eben halt diese Veranstaltung gelaufen ist. Oder siehst du das Nein, anders? das sehe ich genauso und ich gehe davon aus, dass da sowieso noch was nachkommt. Ich habe die Hoffnung, dass die Veranstaltung vor Ort organisiert haben, tatsächlich auf die Idee kommen, auch nochmal ein paar Zeilen zusammenzuschreiben, wie es denn da offen ist, und das zum Beispiel eben tatsächlich an Kompass oder die Flaschenpost geben, Ja, da noch eine, dann noch damit eine die kleine darüber Zu berichten können. Entschuldigung, da noch eine kleine Zusatzfrage. Du warst ja eben, leider wäre ich auch gerne da gewesen, in Prag und so weiter. Ich bin ja auch bei den internationalen Piraten. Habt ihr denn da auch mal vor Ort besprochen, diese PirateTimes.net-Geschichte? Ich habe ja Christos angesprochen, der war ja in Hamburg da und so. Er meinte, die sollte man viel besser einbinden, ne, und auch viel näher reinrücken lassen, auch an die deutschen Piraten und so weiter. Gab es da eine Resonanz in Prag, um zu sagen, ja, PirateTimes.net, das könnte so unsere internationale Flaschenpost sein, wo wir eben halt auch Berichte dann auch weiterleiten können und so weiter? Oder war das da in Prag kein Thema? Nein, das war kein Thema. Ich habe jetzt gerade mal ganz kurz die Seite aufgerufen, sehe die zum ersten Mal, wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Das Ding ist parteiintern viel zu wenig bekannt. Betrifft aber nicht nur diese Seite, das betrifft auch vieles andere, was wir insgesamt machen. Das erlebt man bei Gesprächen immer wieder. Also da müsste man dringend dafür sorgen, dass das weiter verbreitet wird. Ja, als Info für dich vielleicht auch, ja, es wurde ja auch die Vision der Piratenpartei angesprochen, ne, die ja auch der Andreas Michael Tittert, der ja auch Member ist der AG Geldordnung und Finanzpolitik, AG Wirtschaft und so weiter. Dafür interessiert sich die PirateTimes.net. Das ist ja jetzt, liegt ja auch in der englischen speckgleichen Link mal da reinbringen und so weiter, dass das auch, dass da auch ein Bericht überläuft über die Vision der Piraten. Und so, und ich finde schon, dass das durchaus die Absegnung des Bundesvorstands haben sollte, weil da ja quasi irgendwo, wenn der Andreas das wirklich dann schreibt, .net, man ja auch den Eindruck hat, dahinter stehen auch die deutschen Piraten. Ja, also das würde ich schon gerne hören, wenn man da sagen würde, okay, diese Piratenvision, die ist so schlecht liert. Na gut, ich meine, sowas kriegt man im Zweifel oder kriegen wir im Zweifel relativ einfach einen Antrag an den Bundesvorstand, weil dann wird ein formaler Beschluss gefasst und dann haben wir das Ganze mit Brief und Siegel. Prima, hört sich gut an. Das war's für heute Abend von meiner Seite. Prima. Ein kleiner Hinweis aus Öffentlichkeitsarbeit an den Bundesvorstand. Wenn wir etwas bekannt machen sollen, da haben wir ja ein paar kleine Strukturen. Also wendet euch vertrauensvoll an uns. So, ich sehe auf der einen Seite Captain Leto im Zuhörerraum. Ich sehe Stefan Bartels auf dem Podium und ich glaube, die beiden wollen ein bisschen diskutieren. Leonie, kommst du hoch? Wechsel, gerade noch aus einer anderen AG-Sitzung. Ja, so halb hatte ich Proxy gespielt und drum gebeten, dass wir das Ding nochmal ansprechen können, weil im Mumble vor einigen Tagen da doch nochmal Unmut aufkam. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch andere Leute da sind, die anwesend waren oder die generell was zu sagen möchten. Da würde ich auch gerne den Vorzug lassen, sonst gibt mir eine Minute. Ja, geben wir Leon die Minute. Mal ein bisschen vorbereitend. Der ist im Pad in Zeile 57 verlinkt und den hat der Stefan gemacht. Und da sagt er, Rassismus gibt es nicht. Ich verwehre mich gegen diesen Begriff. Nur die Nazis glauben heute noch, es gäbe menschliche Rassen. Und darum entspann sich dann eine kleinere Diskussion. Ich bin irgendwie ganz angetan, dass es offensichtlich kein Gate war, sondern dass es halt wirklich nur ein bisschen Diskussion war. Stefan, wie hast du das erlebt? Also grundsätzlich, ich erläutere das auch gleich noch ein bisschen mehr zu dem Tweet gleich, wenn wir dazu kommen. Er war durchaus und auch bewusst von mir provokativ geschrieben und sollte eine Diskussion auslösen. Dass da einige ja, dumme Diskussionsbeiträge kamen, okay, damit konnte ich leben, wie es und warum es dazu kam und warum ich mittlerweile diesen Tweet auch ein bisschen für dumm halte, werde ich dann gleich nochmal erläutern. Leo. Danke für die Einladung, Dirk. Ja, also der erste Satz, ich hab's, steht ja noch in dem Pad, was ich da letztes Mal zugeschrieben hatte, da habe ich's eher vorsichtig formuliert, ein bisschen offener. Der erste Satz, finde ich, ist eigentlich ein Logo von einem Bufo, von einer Partei, wie wir es denn eine sind. Weil er erstmal, wenn man jetzt so den allgemeinen Konsens oder ja, ich weiß nicht, ob man Stand der Wissenschaft nennen soll, aber den allgemeinen Sprachgebrauch berücksichtigt, dann ist er einfach falsch. Und wenn man es interpretiert, dann kann man ihn in eine sehr böse Ecke stellen. Also bräuchte er dann auf jeden Fall noch mehr Erklärung als diesen Zwatz, wenn man daraus eine berechtigte Kritik am Rassismusbegriff machen will. Und da die ganz eindringliche Frage, glaubst du, dass es möglich ist, da auf Twitter eine ernsthafte Diskussion anzustoßen oder dass es gut ist, in so einem Bereich provozieren oder zu einer Diskussion provozieren zu wollen, weil da ist einfach die Gefahr so viel größer, dass es missverstanden wird, dass es mutwillig aussieht, dass der bei, ich denke, schon recht vielen Leuten jetzt Unmut oder Unverständnis ausgelöst hat, weil man sich einfach fragt, muss sowas sein? Beziehungsweise da ist doch absehbar, dass das irgendwie in eine sehr schlechte Richtung führt. Also wie gesagt, es ist tatsächlich provokativ von mir gemeint gewesen. Dass das ein Fehler ist, habe ich mittlerweile eingesehen. Ich setze jetzt einfach mal oder setze mal ganz am Anfang. Und zwar immer, wenn ich irgendwas über Menschen und Rassen lese, dann dreht sich bei mir sowas von dermaßen der Magen, dass ich nur noch kotzen könnte. An dem Tag habe ich tatsächlich bei den Durchgehen durch die Mediatheken, bin ich irgendwo mal wieder hängen geblieben. Was war das gleich noch, wo sie die Medien dann in den USA von Rassenunruhen berichtet haben. Ich fasse mir wieder mal nur an den Kopf und denke, wie können auch unsere Medien von Rassen reden? Wir wissen ganz klar, es gibt eine Rassenlehre von diesen Nazis. Und das sind auch Rassisten, ganz klar und ganz logisch. Und das, was sie daraus betreiben, ist auch Rassismus. Auch das ganz klar und logisch. Und diese Form des Rassismus wollte ich so eigentlich gar nicht angebracht haben. Sondern ich wollte sie damit eigentlich eher gar nicht. Da stehe ich auch vollständig hinter. Und das hat, glaube ich, mein zweiter Satz. Der erste wurde sehr gerne ausgelegt, der zweite wurde gar nicht angesprochen. Mein zweiter Satz so auch gar nicht erläutert. Und deswegen weiß ich zumindest auch heute, dass dieser Tweet eigentlich dumm gewesen ist, weil es über Twitter so nicht geht. Ich sehe am Mikrofon den CC, der heute nicht pöbeln will, sondern auch respektvoll seinen Punkt anbringen möchte. Du lügst doch, du Spinnern oder so. Nee, SPO, vielen Dank für diese klaren Worte. Ich sehe gerade, dass die Hermi nicht da ist. Das ist sehr schade. Ich muss jetzt mal versuchen, auch nicht über die Hermi zu reden und trotzdem über sie zu reden. Jetzt war vor 2 Wochen grob der Tweet vom SBO, der sehr missverständlich aufgenommen werden konnte und es auch wurde. Jetzt hat in der vergangenen Woche die Hermi einen Tweet getwittert, der sehr missverständlich aufgenommen werden konnte und auch wurde. Auch diese Wiederholung von in der einen Woche der eine, in der anderen Woche der andere Bufo, wurde von einer ganzen Menge Leute sehr missverständlich oder sehr, sehr unangenehm aufgenommen. Daher einfach mal so in die Frage in die Runde, dieser Hammer, Nagel, Säge, Antifa-Tweet in Hermi, gab es da schon Bufo-internen Gespräche drüber? Seht ihr das notwendig an, da mal drüber zu reden? Ich glaube, Hermi hat keine Zeit, die ist bei den Piraten in Bonn am Stammtisch vor Ort, also Mammel eher schlechter. Aber ich glaube, dass es nicht notwendig ist, dass wir zum 100. Mal erklären, dass wir Faschismus ablehnen und Nazis für was wir von Nazis halten und so weiter. Ich glaube, das haben wir oft genug gemacht. Ich glaube, was im Augenblick halt immer wieder mal passiert ist, dass es nervt, dass man sich dazu immer und immer wieder positionieren muss. Und ich glaube, das war der Moment, es war das Gefühl, das hinter diesen Tweet stand. Mehr kannst du dazu im Prinzip auch nicht sagen. Was wäre denn ein sinnvoller Umgang? Jetzt ab sofort das Thema peinlichst zu vermeiden und auf gar keinen Fall noch irgendetwas darüber zu schreiben. Am besten, weil alles andere wird sowieso in irgendeiner Form von jemandem missverstanden, ist letztendlich auch keine Lösung. Und deswegen würde ich an der Stelle wahrscheinlich einfach sagen, hey, keine Aufregung, es ist nichts Tragisches, es geht nicht darum, die halbe Partei als lächerlich darzustellen, sondern einfach nur ein Versuch, einen entspannten Umgang mit dem Thema, das inzwischen einfach nur noch verkrampft wirkt, zu kriegen. Okay, also wenn ich den Tweet im ersten Moment so verstanden habe, dass Nazis eine Erfindung der Antifa sind, dann habe ich den missverstanden. Nein, ich glaube, das sagt keiner. Kennst du den Tweet von mir ich glaube, der ist inzwischen über ein Jahr alt, wo ich geschrieben habe, wir haben kein Problem mit Nazis in der Partei, sondern mit Typen, die in jedem einen Nazi sehen. Kennst du den Tweet? Ich kenne ihn. Der ist jetzt auch die letzten Tage immer ein bisschen durchgereicht worden durch einschlägige Kreise und ich habe ihn ganz bewusst nicht angesprochen, weil er ein Jahr alt ist. Genau, aber letztendlich ist der hat der genau die gleiche Intention. Uns wurde von möglichen Seiten, von eigenen Mitgliedern und vor allen Dingen auch von Medien, von der Öffentlichkeit, von außen gesagt, ja, ihr habt ein Problem mit Nazis. Und irgendwann hat es angefangen, tierisch zu nerven, weil unser größtes Problem nicht das war, dass wir eine Partei voller Nazis waren, sondern dass wir am Ende eine Handvoll Leute hatten, die unglaublich laut permanent alle möglichen Leute Nazis beschimpft haben, wenn ihnen sonst nichts mehr anderes eingefallen ist, weil andere Schimpfwörter in ihrem Sprachgebrauch halt vielleicht weniger wertvoll oder was auch immer sind. Und das war die Intention hinter diesem Tweet. Ich glaube nämlich nicht, dass wir als Partei ein Problem mit Nazis haben. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Problem jemals wirklich existiert hat. Wir hatten am Anfang ein paar Leute, die zu den Piraten verirrt haben. Das war tatsächlich so, das stimmt. Es gab einige Fälle, aber die haben relativ schnell erkannt, dass sie bei uns keine Mehrheit bekommen. Und die es auf Anhieb nicht verstanden haben, haben sehr, sehr effektvolle Erfahrungen, beispielsweise bei dem Bundesparteitag in, ich glaube, Neumünster war das, bekommen. Also ich glaube, diese Partei hat sich mehr als deutlich und mehr als einmal sehr klar positioniert und das schließt den gesamten Bundesvorstand ohne Wenn und Aber mit ein. Also ich, Leto, sorry. Ich kann das unterschreiben, was Stefan gerade gesagt hat, und ich habe einen Tweet damals uneigentlich unterschreiben, wobei der auch wesentlich spezifischer war und sich darauf bezogen hat, was in der Partei los war. Was jetzt mit diesen beiden jüngeren Tweets ein Problem ist, dass die so vermeintlich ohne erkennbare Notwendigkeit in den leeren Raum oder eben in Twitter gestellt werden und ja, dann jeder spekulieren kann und darf und muss, worauf die sich dann beziehen oder ob das jetzt irgendeine Aussage zu was Konkretem ist. Und ja, die dann eben als den, worüber man sich dann auslassen kann, darf, muss. Und ich habe jetzt in letzter Zeit dann von einigen gehört, ja, mit sowas kann ich euch nicht wählen oder mit sowas kann ich keinen Wahlkampf machen oder so. Klar, das wird immer gerne vorgeschoben. Und natürlich ist es jetzt auch nicht so, dass diese Hakenkreuzsäge als Pick, also was da jetzt als Antwort von einigen aus einer sehr bestimmten Ecke gleich wieder kam, provoziert hätten. Aber es sind einfach so verdammt unnötige Gelegenheiten für Leute, die die darauf aus sind, uns eins reinzuhauen. Und auch solche Grenzfälle, wo man sich dann schon genötigt fühlt, da irgendwie zu Stellung zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel der Tweet von SWO. Er hat ja jetzt erklärt, wie er gemeint war und so, und dass er ihn jetzt auch schon nicht mehr so klug findet. Aber wenn er da erstmal so im Raum steht, wie er im Raum steht, dann ist man schon erstmal gezwungen, sich dazu zu positionieren, und dann ist die Kritik, die darauf kommt, auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, so dass man dann wieder Aktionsbedarf hat und sich dann halt schon fragt, muss denn sowas sein? Klar, man kann weiter über das Thema reden, also jetzt rechts, links, Nazis, Antifa, was auch immer. Da ist, glaube ich, einfach unser ganz doller, wiederholter Appell an euch, also wenn ich jetzt mal so als Basis sprechen darf, überlegt euch bei jedem Tweet in so einer sensiblen Richtung, ob er nötig ist und ob er wirklich so eindeutig ist, dass er uns ja eben diesen ganzen Fu erspart, der dann jedes Mal absehbar, finde ich, wieder hinterherkommt, und ob da dann tatsächlich auch so viel Aussage hintersteckt, dass es das alles wert ist. Darf ich, Leonie, ganz kurz zwei Sätze dazu? Ich stimme dir grundsätzlich zu, du hast recht. Das gravierende Problem ist Twitter. Bei 140 Zeichen ist Schluss. Und der zweite Satz, den man oft zur Erklärung noch dazu bräuchte, der passt halt einfach in diesem Medium nicht rein. Und wir haben das in der Vergangenheit sehr, sehr oft erlebt, dass epochale Schlachten in diesem Medium deswegen geführt wurden, weil der erste Tweet einfach missverständlich oder ungeschickt formuliert war. Und das ist ein Problem des Mediums. Nichtsdestotrotz würde ich an einer Stelle eine Gegenrede halten. Du hast jetzt gesagt, wir sollen uns überlegen, ob der eine oder andere Tweet wirklich notwendig ist und aussagekräftig genug ist und die Diskussion, die er nach sich zieht, auch tatsächlich wert ist. Ich kann das verstehen, und ja, wir tun das, aber das sorgt letztendlich oder das ist letztendlich dann am Ende der Punkt, dass wir anfangen, eine Riesenschere im Kopf zu haben und jeden zweiten Tweet wecken, weil die Ironie oder der Witz, der da am Rande mit drin steckt, oder der tiefergreifende Gedanke, der gleich dahinter steckt, nicht darstellbar ist oder missverständlich ankommen könnte. Das heißt, wir haben eine Riesenschere im Kopf und twittern sowieso nur ja, jeden zweiten oder jeden dritten Tweet, und mit dem, was du gerade gesagt hast, unterstreichst du im Prinzip die Notwendigkeit, dass es genauso ist. Als Mitglied des Bundesvorstands steht man unter besonderer Beobachtung, und alles, was man twittert, kann und wird gegen einen verwendet, ist völlig sonnenklar. Wo ist es trotzdem eben noch ein schnelles Medium, bei dem man ab und zu halt auch mal einen Tweet verschicken kann, für den man sich dann gerne auch am Montag drauf hier erklärt. Sekor, weil du den Tweet angesprochen hattest, ich habe ihn auch vorhin nicht angesprochen, ganz bewusst, weil ich den Eindruck habe, aber vielleicht irre ich mich da auch, dass der Tweet tatsächlich auch ein bisschen veraltet ist, also dass es jetzt ein Jahr her ist. In meiner Wahrnehmung sind eine ganze Menge der Personen, die, das hast du ganz richtig beschrieben, meiner Ansicht nach, tatsächlich mit dem Urteil Nazi inflationär bei der Hand sind, vielleicht, oder schnell bei der Hand sind, sind weg, habe ich den Eindruck. Eine ganze Menge davon sind raus. Diejenigen, die noch drin sind, sind in meiner Wahrnehmung leiser geworden und befinden sich eher in der defensiven Position. Wie ist deine schrägstrich eure Einschätzung? Einfach so mal fehlt's Abgleich. Also konkret, haben wir dieses Problem mit den Leuten, die überall Nazis sehen, immer noch? Oder vielleicht nicht mehr so krass? Ich glaube nicht mehr so krass. Du hast tatsächlich recht. Einige von denen sind wohl nicht mehr aktiv oder nicht mehr dabei. Zumindest fallen sie deutlich weniger auf. Also das scheint sich so zu viele S-Laute in einem Satz. Das scheint sich schon etwas in die aus meiner Sicht richtige Richtung entwickelt zu haben. Also es ist deutlich ruhiger, Diskussionen werden weniger hitzig geführt. Und wie man an der aktuellen Diskussion, die wir jetzt hier gerade führen, sieht, ist es auch möglich, eine Diskussion einfach mal 3 Tage oder 2 Tage zu verschieben und dann einfach in einem vernünftigen Gespräch ein Mumble aufzugreifen und dort dann zu klären, was eigentlich wirklich dahinter stand. Das ist schon eine neue Qualität in der Auseinandersetzung mit schwierigen Themen in unserer Partei, die ich Mut machen könnte. Wenn ich da ergänzen dürfte. Viele dieser Leute sind nicht mehr in der Partei, aber gleichwohl sehr oft noch auf Twitter. Und es ist tatsächlich so, dass man von gewissen Ecken in oder inzwischen nicht mehr in der Partei sehr engagiert missverstanden wird. Danke für die Statements. Und noch kurz eine Anmerkung zu dem eben, würde einfach nochmal dahingehend nicht solche krassen Vorlagen zu geben, beziehungsweise bei sehr sensiblen Begriffen oder Themen würde ich wirklich dazu raten, darauf zu verzichten, zu versuchen, auf Twitter eine Diskussion anzustoßen, die vielleicht irgendwann zu was Sinnvollem führt, sondern dann lieber sagen, hey, machen wir einen Themenmumble oder so, oder schreiben wir doch mal einen Blogpost und laden zu irgendwas ein. Ich so als Mensch, dem die Partei am Herzen liegt und der gerne konstruktiv unterwegs ist, wenn in meiner TL sowas rumgeht, versuche ich da gern zu deeskalieren. Das kann ich gut, wenn ich irgendwie sehe, ja, da hat jemand was geschrieben, was missverständlich ist, aber es ist jetzt was da kommt oder das ist gewollt. Nur wenn da eben wirklich was dran ist und sich in dieses Gehetze aus einer sehr bestimmten Ecke dann auch fundierte Kritik mischt, dann ist es für uns schwierig und dann geht's eben den Leuten, die versuchen, die Wellen zu glätten, auch so, dass man irgendwann resigniert und denkt, mein Gott, musste das denn schon wieder sein und können die sich nicht ein bisschen mehr auf die Finger schauen beim Schreiben? Also es wäre praktisch so das Gegenstück zu der Schere, dass ihr natürlich schreiben könnt, was ihr wollt, aber das ist dann für den Kreis, der eventuell versucht, da ein bisschen in Schutz zu nehmen oder zu deeskalieren, dann schwieriger oder müßiger wird, je mehr da kommt und je vager es ist. Okay, zusammenfassend, Leonie, wir machen dir deinen Job nicht leichter. Ich darf da einfach nochmal ganz kurz zu erklären, ich habe diesen Tweet tatsächlich aus der Wut im Bauch hinaus geschrieben. Ich würde ihn heute so nicht mehr schreiben, weil ich weiß, das auf 140 Zeichen auf Twitter zu erklären, ist einfach nicht möglich. Supi. Da wir aber hier schon ganz zart anfangen, Diskussionen zu führen, die wir am besten irgendwie vor einem Jahr geführt haben. Benji. Ich höre dich nicht. Ich sehe aber, dass du was sagst. Drei, zwei, eins. Dann stellen wir den Benji mal hinten. Nee, ich höre dich immer noch nicht. Dann lassen wir bei den Markus vor und gucken mal, ob der Benji sein Mikrofon unter Kontrolle kriegt. Mute-Taste entdrücken. Markus. Ja, es gab ja jetzt eine Reihe von solchen Tweets auch von anderen MUVO-Mitgliedern, die ja darauf ausgerichtet waren, zu provozieren und solche Streitereien zu erzeugen. Ich fände es schön, wenn ihr das unterlassen würdet und euch vielleicht dann wollt Mumble oder in Real Life treffen oder wo man das sinnvoll diskutieren kann. Aber bitte lasst solche Tweets. Mhm. nehmen wir diesen Appell von Markus und ihr seid immer herzlich hier willkommen, auch und dort ist, wenn was zu diskutieren ist, dann finden wir das auch. Benji. Ich sehe immer noch, dass du reden möchtest, aber wir hören immer noch nichts. Das ist schade. Warten wir in der Zwischenzeit eine andere Wortmeldung am Mikrofon. Da haben wir X. Und dann gucken wir mal ins Pad. Den Benji. So, und da steht, wann geht der Bio endlich los? Michael. Ja, letzter Stand, so wie ihr ihn kennt, ist wahrscheinlich, dass da eine Sache beim Bundesschiedsgericht liegt. Und da haben wir jetzt tatsächlich eine Entscheidung bekommen und nein, sie gefällt uns nicht. Das Bundesschiedsgericht einen Satz des Parteiengesetzes dahingehend aus, dass wir die Teilnahme an eben diesen Bio, was aber jetzt nicht auf den Bio beschränkt ist, sondern sich auch im Prinzip auf andere Abstimmsysteme und wenn man es genau genommen nimmt, auch auf Parteitage bezieht, die Teilnahme allein an die Zahlung des Mitgliedsbeitrags gekoppelt werden darf und an nichts weiter. Also wir haben ja bei solchen Online-Systemen einen Verifizierungs- oder Akkreditierungsprozess, je nachdem, wie das genannt wird, wo also und Verbänden verschieden scharf dort ein oder zwei Verifizierer oder Akkreditierer sich dort das Mitglied, den Ausweis anschauen, nachschauen, ob der überhaupt noch Mitglied ist und so weiter. Teilweise, also in Berlin ist es vergleichsweise streng, da muss sich das Mitglied, das dort an der SMV teilnehmen möchte, auch allen anderen Mitgliedern vorstellen, die dort bei der Akkreditierungsveranstaltung sind. Und dieser Vorgang muss auch, ich glaube, alle 400 Tage wiederholt werden, also ein bisschen lockerer als einmal im Jahr. Es ist nicht so, wie das bei der letzten Landesmitgliederversammlung gemacht worden ist, dass diese Sache dann auch gestreamt werden muss. Da hat nur damals keiner dran gedacht, den Stream auszumachen, aber gegenüber allen anderen Anwesenden hat sich das Mitglied dort vorzustellen. So, und da sagt jetzt das Bundesschiedsgericht, das ist nicht zulässig, Beitrag gezahlt haben muss ausreichen und das stellt uns jetzt vor Probleme. Wir hatten ja gehofft, wir hatten ja zunächst eine einstweilige Verfügung kassiert und wir hatten gehofft, dass das Bundesschiedsgericht sich dann im Hauptsacheverfahren dort eines anderen besinnt. Dem ist nicht so und wir haben jetzt aber noch keine Agenda, wie wir mit dieser Sache umgehen wollen. Ich mache mal ein Beispiel, zu was es da kommen könnte. Irgendjemand macht über so einen Online-Mitgliedsbeitrag einen Mitgliedsantrag und nennt sich zum Beispiel Theodor Sockenpuppe. Also auch wirklich so, dass es auffällig ist und überweist uns einen Mitgliedsbeitrag und wir durften den dann nicht mehr von der Teilnahme an eben solchen Online-Systemen ausschließen. Und ja, das würde ich für sehr bedenklich halten und jetzt müssen wir mal prüfen, welche Möglichkeiten wir noch haben, weil das ist schon klar, wenn wir so etwas machen, so ein Online-Abstimmsystem, da müssen wir auch sicherstellen, dass jeder da nur einmal abstimmt. Liegt dieses Problem darin begründet, dass wir relativ wenig tun, bevor wir jemanden in die Mitgliederliste schreiben? Das könnte natürlich ein Folgeproblem sein, wenn man sagt, wir schauen uns immer bei der Aufnahme dieses Mitglieds uns ganz genau dessen Ausweis an, könnte man gegebenenfalls die Geschichte minimieren, aber nicht völlig ausschließen. Ich könnte ja jetzt mit meinem Ausweis einerseits, ich meine, in Berlin bin ich schon Mitglied, ich könnte jetzt hier in Mössingen, wo ich derzeit sitze, der zuständige Kreisverband wäre wahrscheinlich Tübingen-Reutlingen, könnte dort einmal einen Antrag stellen. Ich habe hier ja auch eine eigene Adresse. Und wenn die das prüfen, könnte ich da auch nochmal mit meinem Ausweis hingehen und mich da ein weiteres Mal prüfen lassen. Das kriegen wir ja über diese Geschichte dann eigentlich auch nicht bis schwer heraus. Aber ja, es wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir haben nun einmal die Situation, dass wir in der Mitgliedsdaten knapp 30.000 Datensätze drin haben von Leuten, die jetzt Mitglied sind und wir keinerlei Ahnung haben, ob da nicht Leute drunter sind, die gegebenenfalls mehrmals dort drin stehen. Also mit zum Beispiel selben Namen, aber unterschiedlichen Adressen oder mit leichten Abwandlungen des Namens und so weiter. Wie machen das eigentlich andere Parteien? Habt ihr da mal euch umgehört? Bei anderen Parteien stellt sich das Problem in dieser Schärfe nicht, weil die keine Online-Mitbestimmungstools einsetzen oder nicht in diesem Umfang. Wenn ich nur irgendwelche Versammlungen mache, wo man physisch hinkommt, und deswegen hat sich bei unseren Bundesparteitagen das Problem bislang auch noch nicht. Ich akkreditiere mich beim Bundesparteitag einmal, kriege mein Bändchen rum. Und es wird schwierig, das gleich ein paar Mal zu machen. Weil, klar, ich kann das Bändchen wieder abmachen und mich neu akkreditieren, aber es wird ja beim Stimmeinwurf dann auch. Und spätestens dann habe ich halt nur entweder nur ein Bändchen dran oder es fällt halt auf, dass ich mehrere dran habe. Und das ist also, wenn man es stark drauf anlegt, weil man ja Räume hat, kann man eventuell mit zwei Bändchen dort agieren. Das würde ich nicht vollständig ausschließen können, gerade auch wenn die Wahlhelfer nicht so ganz aufpassen, aber darüber hinaus geht's nicht. Und bei diesen Online-Geschichten ist es halt nicht auf zwei beschränkt, sondern ich zehnmal in die Mitgliedsdatenbank einschleiche und zehnmal Beitrag zahle, dann habe ich 10 Stimmen. Und wenn ich das 100-mal mache, dann habe ich 100 Stimmen und so weiter. Und das müssen wir halt verhindern. Da kriegen wir auch kein Vertrauen in diese Online-Mitbestimmungssysteme. Oder halt Zensuswahlrecht. Aoi. Ja, ich wollte mal fragen, also da wird jetzt gesagt, dass jemand sich 100-mal akkreditiert und 100-mal einen Beitrag zahlt. Also erst einmal, Beiträge sind natürlich gut, aber ist die Gefahr wirklich, sieht jemand wirklich die Gefahr, dass sich jemand dann so oft selber, da kann man viel mit anderen Sachen auch noch Stimmen nebenbei machen, aber nennenswert wird es nicht funktionieren. Und zum Thema, wie es andere Parteien machen, die setzen halt mehr auf die Basis. Da wird halt von unten her, werden die Gliederungen gebildet, sind eben auch schon entsprechend lang da. Und man kennt sich halt, und da kann man halt nicht einfach dann zweimal hingehen oder seine Katze anmelden. Ja, zu der Frage, macht das irgendjemand? Ich möchte in Erinnerung rufen, dass die Piratenpartei in 4 Landesparlamenten sitzt, zwar im Moment nicht in der Regierung, aber das ist letztlich auch das, wo wir hinwollen. Wenn wir einmal in einer solchen Verantwortung stehen oder in meinen Schleswig-Holstein sehr knappe Regierung, ab und an brauchen sie die Piraten, wenn sie dort vereinzelt Abweichler haben. Und wenn man sich anschaut, mit wie viel Stimmenmehrheit dort Dinge in Liquid Feedback zum Beispiel beschlossen worden sind. Bei vielen Geschichten hat man sich mit 100 auf jeden Fall die Entscheidung sichern können. Michael, Und wenn ich mal ganz kurz dazwischengreifen kann, darf. Und oft sind es tatsächlich sogar noch weniger, die da ausschlaggebend waren. Also es gab schon Entscheidungen, wo es dann am Schluss um 10 oder um gegangen ist. Buch dazu ist dann auf jeden Fall da. Ja, und jetzt stellen wir zum Beispiel uns vor, es geht um Dinge, wo wirklich entweder wirtschaftliche Interessen dahinter. Schaut euch das Philharmonie eines BERs, eines Stuttgart 21 an, oder stellt euch vor, es geht um Dinge, zum Beispiel jetzt sowas wie Abschaffung der Geheimdienste, wo einfach Interessen da sind, die ein Budget haben, und zwar ein ganz erhebliches. Stimmen mal 48, 4.800 Euro, das ist ein Witz. Und von daher können wir das nicht davon abhängig machen, ob jemand so tief in die Tasche greifen möchte, sondern wir müssen dort sicher agieren. Verstehe ich das dann richtig, dass das Thema eh dann gestorben ist, weil wir können die Datenbanken eh nicht mehr bereinigen und nie sicherstellen, ob nicht jemand noch seine zwei Hamster und drei Hunde angemeldet hat. Solange wir die Chance haben, über ein entsprechendes Akkreditierungs- oder Verifizierungsverfahren denjenigen Leuten die Teilnahme an den Online-Mitbestimmungssystemen zu verweigern, solange geht's ja, und nicht ohne Hintergrund, dass bei allen diesen Systemen, die irgendwo auf Landes- oder Bundesebene eingeführt worden sind, eben ein solches Verfahren. Das machen die ja auch nicht aus Jux und Tollerei und weil sie willkürlich gegen die Auslegung des Bundesschiedsgerichtes zum Parteiengesetz verstoßen wollen, sondern das ist quasi eine ziemliche Notwendigkeit, das zu tun, zumindest wenn man so eine Mitgliederdatenbank hat wie unsere. Und wenn jetzt das Bundesschiedsgericht sagt, nee, ist nicht, dann haben wir halt einfach ein gewisses Problem. Und entweder gibt es da mal eine andere Entscheidung, irgendwann wird auch ein Bundesschiedsgericht mal wieder personell anders zusammengesetzt sein. Vielleicht ist dann auch, ich will jetzt nicht sagen mehr Sachverstand, das wäre jetzt böse, aber vielleicht kommen dann auch andere Erkenntnisse da rein, oder wir müssen uns sonst was einfallen lassen. Beratus. Ja, ich auch nur eher ein Kommentar loswerden. Ich sehe es ehrlich gesagt auch ein bisschen so wie Ahoi. Wenn die Anzahl der Teilnehmer insgesamt hoch genug ist, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort uns was einfangen durch irgendwelche Leute, die da manipulieren, doch immer geringer. Insbesondere, weil der BO ja eh nur Empfehlungen an den Parteitag gibt und nicht wirklich Dinge beschließt. Also sehe ich auch diese sozusagen die Verwehrung des BEOs jetzt durch diesen Hack, der da gemacht worden ist. Ja, ich finde es echt ehrlich gesagt sehr schade, weil ich da sehr viel Hoffnung reingesetzt habe und mit solchen Methoden wird der BEO natürlich total sabotiert. Also ich muss dir leider widersprechen, dass es nur Empfehlungen sind an den Parteitag. Bezüglich Satzung und Programm hast du recht, aber bezüglich der leider immer noch sehr ungeklärten Positionspapiere hast du Unrecht. Das kann der Bio gleich abschließend bescheiden. Du hast auch bezüglich aller sonstigen Anträge Unrecht. Ein sonstiger Antrag könnte zum Beispiel ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit irgendwelchen Gruppierungen sein. Da müssen wir jetzt nicht nur an AfD oder so denken, wo es ohnehin klar ist und ein Parteitag auch nichts anderes beschließen würde, sondern es könnte ja jemand auf die Idee kommen, einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der progressiven Plattform zu beantragen, und dann wird es plötzlich sehr spannend. Ja, richtig, aber jetzt haben ja mittlerweile, glaube ich, über 1.000 Leute sind akkreditiert für ein BO, und zwar nach den ursprünglichen Voraussetzungen, nämlich dass sie wirklich persönlich bekannt sein müssen und so. Das heißt, wir haben da jetzt schon eine Basis, die aus meiner Sicht groß genug ist. Selbst wenn da einer es schafft, wirklich 100 Anträge reinzusetzen oder 100 Mal sich dort anzumelden und bereit ist, diesen Beitrag dann zu zahlen, Na Moment, stopp, dann immer stopp, noch stopp, nicht stopp. relevant Wenn aus meiner Sicht. jemand schaffen sollte, bei den etwas oder rund 1.000, die wir jetzt haben, 100 weitere zu produzieren, hat er fast 10%. Und das verfälscht das Ergebnis schon dramatisch. Ja, das ist eine Ansichtssache. Ich würde sagen, deshalb den Bio jetzt so zu stoppen, dass er wahrscheinlich gar nichts mehr wird, fände ich trotzdem keine gute Option. Dann eher die Methode, dass man Tiere abschafft und aus dem Bio ganz rausnimmt. Du meinst, alles abzuschaffen, was eine verbindliche Entscheidung beinhaltet? Zur Not wäre das für mich die bessere Alternative, als den Bio jetzt ruhen zu lassen. Ja. Dafür brauchst du einen Parteitag. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ein Problem und wir haben noch keine Ahnung, wie wir damit umgehen, weil diese Sache auch sehr frisch ist und wir werden uns da Dinge überlegen und ich würde mir auch wünschen, dass wir es auch im Dialog mit unserer Basis uns überlegen. Möglicherweise gibt es da demnächst dazu was im Dicken Engel, wo wir einfach mal besprechen, wie seht ihr das, was wollen wir tun, wie wollen wir da weiter vorgehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich da leider noch nichts Abschließendes dazu sagen. Thomas. Ja, also das Problem ist nicht, dass irgendwie 5 oder 20 Personen plötzlich sich als Sockenpuppen herausstellen, sondern dass dadurch eine Entscheidung rückwirkend wieder gekippt werden kann, also das Ganze sabotiert werden kann. Und ich glaube, es ist jedem klar, dass es Personen gibt, die die aus Schadenfreude, die einfach nur noch alles zerstören wollen. Solche gibt es leider unter den Mitgliedern. Und man sollte natürlich halt nicht eine Möglichkeit geben, dann die Partei dadurch zu schädigen, dass sie dann quasi eine Entscheidung kippen können und sie dann zeigen, dass da tatsächlich solche Sockenpuppen existierten. Und als Lösungsvorschlag denke ich, ist es halt möglich, dass man einfach sagt, die Personen, die sich nicht an diese Verifizierung halten oder nicht dran glauben und meinen, sie werden irgendwie in einem Mitgliedsrecht dadurch beschränkt, die können sich doch einfach per BSG verifizieren lassen. Die können vom BSG klagen und können sagen, ich bin echt. Das BSG wird es hinreichend prüfen. Und das ist auch mit der Entscheidungsordnung vereinbar. Man kann also könnte beschließen, dass er dann auch Mitglieder, die quasi vom BSG klagen, dann über diesen Weg verifiziert. Und damit könnte man eigentlich sofort weitermachen. Ja, also dass bislang dort keine mündliche Verhandlung gemacht, wie wir gehofft haben. Zudem haben wir dann das weitere Problem, dass das immer sehr viel Zeit dauert. Und wenn wir jedes Mal dann, wenn wir wieder so eine einstweilige Anordnung kassiert haben, Bio aussetzen und warten, bis wir mit diesem Verfahren durch sind, dann reicht eine Größe von einem Dutzend Leute, die es drauf anlegen und kohärent agieren, um Bio auf Jahre hinaus komplett stillzulegen. Das ist also auch nicht unbedingt die Lösung. Der Bio würde dadurch nicht stillgelegt werden. Man könnte einfach weitermachen und wenn das BSG anordnet, dass diese Person zu verifizieren ist, dann ist sie dann verifiziert. Genauso wie wenn sie sich per Post verifiziert hätte. Ich glaube, wir geraten aber jetzt in eine Diskussion, die Arbeitsgruppe so, wir waren mal die, die das mit der elektronischen Mitbestimmung machen wollen. Wir sind aber auch die, die das mit den Parteitagen machen. Und da hat das Institut Demokratie in Göttingen hat in seinem Blog einen Beitrag geschrieben, Gleichheit durch mehr Partizipationsmöglichkeiten. Mit einem der Autoren werden wir am Freitag ein sehr spannendes und interessantes Gespräch haben. Hier im Pad steht die Frage: Lieber Bundesvorstand, habt ihr diesen Artikel gelesen, überflogen oder sonst wie gesehen und hat ein entsprechender Erkenntnisgewinn für euch irgendwelche Konsequenzen, sei es im Kopf oder politisch? Also, was denkt ihr über diesen Artikel? Ich habe ihn nicht gelesen, aber ich habe mich zufällig am Bundesparteitag in Halle mit dem Autor unterhalten, weil der gerade eine Arbeit zum Thema schreibt und eben vor Ort war und der ein bisschen was dazu erläutert hat. Aber letztendlich habe ich den Artikel noch nicht gelesen, sorry. Also der große Rüffel, der Artikel lohnt sich sehr, auch wenn man methodisch sicherlich viele, viele Fragen haben kann. Und ich fahre jetzt mal hier Trittbrett. Am Freitag werden wir im Raum Rheinland-Pfalz eine Diskussion abends haben und da werden wir über Basisdemokratie oder was ist das eigentlich reden und Partizipationsmöglichkeiten und da wird auch einer der Autoren dieser Studie und dieses Blogposts mit dabei sein. Das heißt, da könnt ihr euch auch direkt aus erster Hand informieren an alle Zuhörer, an die Leute im Podcast und natürlich auch an dieses liebe Podium hier. Okay, der Artikel fasst zusammen, das er damals auch erzählt hat, nämlich dass seiner Meinung nach das derzeitige Verfahren, das die Piratenpartei verwendet, um Entscheidungen zu treffen, also Bundesparteitage ohne Delegiertensystem, bei denen die hinkommen, die sich irgendwie organisieren können, somit das Undemokratischste ist. Der hat das da ein bisschen ausgeführt und letztendlich hat er das, was er damals erzählt hat, hier in dem Blogpost zusammengefasst. Und er hat damals, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, dass es wesentlich demokratischer ist, wenn man in verschiedenen Stufen Wahlen durchführt, um die Leute zu bestimmen, letztendlich entsandt werden, weil man dann jedem Mitglied potenziell noch am weitesten das gleiche Stimmrecht einräumt. Aber ja, die Diskussion wird mit Sicherheit spannend. Er war durchaus interessant, mit ihm zu plaudern. Gut, dann Freitag 19.30 Uhr. So, der Benji hat inzwischen aufgegeben mit seinem Mikrofon. Das verschieben wir auf nächste Woche. Hoffen, dass wir das dann besprechen können. Gibt es noch was? Paul? Ja, kann man mich verstehen? Ja. Könntest du dir auch vorstellen, dass der Bio auch, wenn er mal reif ist und da die Probleme, man kann ja auch wirklich abgespeckt machen, das, was ja Pirates da vorgeschlagen hat, wenn es da Probleme in einzelnen Bereichen, Positionspapiere gibt und so weiter, auch als Exportschlager dienen kann? Du warst ja auf der internationalen, in Prag und so weiter. Ich habe über die PirateTimes.net gelernt, dass eben auch die Amerikaner wieder sehr aktiv sind und so weiter. Ich glaube, die fahren auf sowas eigentlich ab und so. Ne? Da gibt es ja jetzt auch eine gute Kontaktmöglichkeit, diese internationale Möglichkeit auch zu benutzen, dass da auch dieses als Exportschlager irgendwie wo man dienen könnte. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, weil eine Erkenntnis unter anderem aus dem Wochenende war, dass tatsächlich das Thema E-Voting in vielen Parteien, in vielen Piratenparteien weltweit durchaus diskutiert wird. Gut, 21.53 Uhr. Ich hätte noch was. Michael. Ja, ich möchte das jetzt mal mit der Dankeskultur machen. Wir hatten am Donnerstag Plakatierungsstart in Hamburg und es haben nicht nur viele Hamburger, was eigentlich deren Aufgabe ist, sondern auch sehr viele Unterstützer aus anderen Landesverbänden dort geholfen und haben in einem Kraftakt am ersten Tag etwa 70% der Plakate dort aufgestellt und jetzt am Wochenende wurde auch noch weitergemacht und kräftig plakatiert. Auch Leute, die bei der Euvicon waren, haben angepackt. Ich selber habe auch sowohl am Donnerstagabend als auch dann von der Euvicon aus am Samstagabend noch einmal plakatiert, aber viele, viele, viele andere auch und dafür mal ein ganz herzliches Dankeschön. Und das verbunden mit der Aufforderung, ja, wir haben gerade in Hamburg Wahlkampf und es sind immer helfende Hände benötigt. Wir werden jetzt noch ein paar Printplakate über unsere Holzständer, die schon stehen, drüber. Dann demnächst sollten oder vielleicht sind sie auch heute schon angeliefert worden, die Flyer da sein, so dass man jetzt anfangen kann mit Infoständen, mit Briefkastenflyern. Und die Hamburger sind wirklich auf jede helfende Hand angewiesen und lasst uns alle zusammenarbeiten, dass dort mal wieder motivierendes Ergebnis rauskommt. Toi, toi, toi. Mikrofon. Klaus. Warte mal ganz kurz, Dirk. Ich habe gerade den letzten Tweet von Benji gelesen. Und vielleicht ist es ja trotzdem möglich. Also er kann jetzt hier nicht sagen, weil sein Mikro nicht funktioniert. Aber letztendlich ist der eine Tweet, den er geschrieben hat, ja durchaus relativ aussagefähig. Und zwar ist der 32 Minuten alt, da steht, Sika, das Problem ist nicht, dass die Piratenpartei zu wenig von Nazis distanziert, sondern dass Bufo sich von Menschen, die antifaschistisch arbeiten, distanziert. Das tut mir leid, aber das stimmt so nicht. Ich distanziere mich nicht von Menschen, die antifaschistisch arbeiten, und das tut auch sonst keiner im Bundesvorstand. Ich gebe allerdings zu, dass es tatsächlich ein Problem ist, dass viele oder nicht wenige tatsächlich von mir eine gewisse Haltung erwarten und demzufolge alles, was ich tue, sowieso entsprechend interpretieren. Das war für mich irritierend, daran zu erkennen, dass als ich vor... letzte Woche, im Laufe der letzten Woche irgendwann, haben wir über die Social-Media-Kanäle ein Bild verbreitet, bei dem stand neben meinem Foto der Text, dass wir die Sorgen und Nöte der No-Pegida-Demonstranten ernst nehmen müssen und in die Diskussion einsteigen sollen, weil ich die Haltung der Union etwas leicht ironisch damit kritisieren wollte, stand No Pegida. Und ich hatte einen halben Shitstorm am Hals, weil einige einfach alles, was ich schreibe, sofort verorten und davon ausgegangen sind, dass ich mit der Pegida diskutieren will, obwohl ich vorher ungefähr 10-mal fest versichert habe, dass eine derartige Diskussion völlig sinnfrei ist und für mich nicht in Frage kommt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Und wenn Leute halt mit mir nicht arbeiten wollen, weil sie felsenfest davon überzeugt sind, dass ich Nazi und ein Volldepp bin, dann kann man denen an der Stelle nicht helfen. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden vergrault habe oder vergraulen möchte, nur weil er antifaschistisch tätig ist. Das ist eine Unterstellung, die so nicht weiterführt. Dann einfach mal Rückmeldung. Dann haben wir da offensichtlich ein Kommunikationsproblem, weil als ein Mensch, der sich bei weitem nicht, also ich würde mich selber nicht als links bezeichnen. Ich glaube, mein Engagement reicht auch nicht aus, um mich als Antifa zu bezeichnen, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen gegenüber denjenigen, die das tatsächlich tun und das mit Hauptsache tun. Aber als jemand, der auch wieder vorgestern auf einer Gegendemo war, weil wieder ein paar Nasen, und das waren tatsächlich wirklich Nazis, es in Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel und einen steifen rechten Arm. Und als jemand, der sich dann wieder mal einen Tag lang damit zubringt, vor Cops zu stehen und irgendwie Nazis rauszuskandieren oder so, fühlt man sich tatsächlich dann immer so ein bisschen durch solche Tweets wie vor den Kopfen. Deiner von vor einem Jahr jetzt weniger, du insgesamt weniger, und ich glaube auch das, was dieser Shitstorm, der dich da erwischt hat, hat dich sicherlich auch zu gut. Aber gerade die vorhin schon mal diskutierten Tweets, es kommt einfach irgendwie nicht gut. Ja, ich glaube, das ist aber genau der Punkt, den ich gerade meinte. Da ist die Erwartungshaltung relativ oft das Ergebnis vorweggenommen. Ich lege meine Hand für meine Vorstandskollegen ins Feuer. Die sehen das alle genauso wie ich. Es geht nicht darum, irgendjemanden daran zu hindern, gegen rechts zu agieren. Ganz im Gegenteil. Jeder, der das tut, hat unsere Unterstützung. Auch wir gehen zu No-Pegida-Veranstaltungen, um einfach zu zeigen, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bei uns keinen Platz und keinen Raum haben darf. Nur sehen wir das nicht als die Arbeit der Piratenpartei oder als das wichtige und wesentliche Ziel unserer politischen Arbeit, sondern das ist das, was wir als Bürger machen, und dementsprechend wichtig. Okay, ich greife jetzt nochmal das Wort. Gerade im Channel wieder von irgendjemandem ein Statement von wegen schon wieder so viel Antifa-Kack am Hals, klebt ihr Scheiß am Schuh. So können wir uns nie um Piratenthemen kümmern, das saugt uns so alle Energie weg. Einfach nur, weil wir gerade so schön im Dialog sind, meine Einschätzung ist, eines der Probleme in Sachen Antifa in dieser Partei ist oder in Sachen rechts-links in dieser Partei ist, dass viele von uns nicht ranzaufen zu akzeptieren, dass andere Menschen in dieser Partei sich mit anderen Themen befassen. Migrationszeug ist zum Beispiel für mich, ich habe da keine Ahnung von, ich halte mich da auch raus und wer das macht, der soll es tun. Aber letztlich ist, wer das macht, der soll es tun, das Wichtigste für mich. Ich würde auch niemals von irgendjemandem verlangen, dass er mit irgendeinem Thema aufhören sollte. Und als jemand, der mit Außenpolitik ein Thema bearbeitet hat, was niemals ein Kernthema der Piraten war und auch erstmal nicht ein Kernthema der Piraten sein wird, weil wir mit nationaler Netzpolitik immer noch genug zu tun haben. Wo kommt es, oder nein, ich frage anders, bin ich der Einzige, der diese Einschätzung hat, dass wir zu sehr versuchen, egal welche Seite auch immer, die andere Seite davon zu überzeugen, du musst jetzt deine Prioritäten so setzen und nicht so? Nein. Das ist doch ganz im Gegenteil. Wir stimmen an der Stelle vollkommen überein. Ich habe niemandem gesagt, dass er bitte aufhören soll, politisch zu arbeiten innerhalb dieser Partei. Die allermeisten unserer Mitglieder sind in einem politischen Spektrum unterwegs, in dem sie innerhalb unserer Partei auch tatsächlich mehrheitsfähig sich bewegen. Und die sind auch weiter, sich politisch zu engagieren, sich um Inhalte und Themen zu kümmern. Wir haben Themenbeauftragte ernannt. Wir unterstützen Veranstaltungen weit außerhalb dessen liegen, was wir gemeinhin als Kernthemen. Oh, mein Stellvertreter will was sagen, das irritiert mich mal vom Mikro. Weg. Wir haben Veranstaltungen unterstützt, die außerhalb dessen liegen, was wir als Kernthemen sehen, einfach weil Politik machen mehr bedeutet, als einfach nur beispielsweise Netzpolitik zu betreiben. Das Einzige, was ich als Vorstand eben tue, ist dafür zu sorgen, dass bestimmte Themen in den Mittelpunkt und in den Vordergrund gestellt werden, weil ich glaube, dass die uns helfen, wieder politische Erfolge zu erzielen. Aber das ist eine Diskussion, die ich gerne immer wieder führe, nur die führt an der Stelle jetzt zu weit. Ganz deutlich zu sagen, jeder, der in unserer Partei Politik macht, indem er Themen voranbringt, sich um Mehrheiten kümmert, ist so, dass in unserem Spektrum bewegt und das tut es bei den meisten, herzlich willkommen und bekommt unsere volle Unterstützung. So, jetzt haben wir eine illustre Schlange am Mikrofon. Ich glaube, der nächste ist Sam Mimes, ne? Der schläft, glaube ich. Jo, ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Also, ich wollte eigentlich ein anderes Thema. Aber gerade zu dem müssen wir uns wieder hier eine Haufe Zeit dafür geben, über Tweets bei Twitter und Zeugs uns zu unterhalten. Wir haben wirklich andere Igel zu kämmen im Grunde genommen. Also meine Erfahrung zu dem Ganzen, zum Twittern und dem Ganzen ist das, du wirst immer irgendjemand finden, egal wie gut du das formulierst, egal wie gut du das verpackst, du wirst immer jemand finden, der das rumdreht und zu deinem Nachteil auslegt. Deshalb halte ich mich da seit geraumer Zeit extrem zurück. Das zum anderen. Das andere war einfach bloß eine Frage an Michael. Hamburg, das war ja vorhin Thema, Wahlkampf. Diese Abschlussveranstaltung, da hattest du mich angeschrieben. Zurückgeschrieben, ist das angekommen? Besteht da noch Bedarf? Ja, es besteht noch Bedarf und nein, es ist leider nicht angekommen. Versuch es einfach noch einmal und versuch die Piraten-Tabu-Datentechnik, die lese ich regelmäßiger. Alles klar, oder ich schicke das direkt an deine. Mal gucken, weil ich hatte auch diesen, der kam ja über irgendein was anderes, da hatte ich ja auch anderes weitergeleitet und darauf hatte ich geantwortet. Ja, das okay. Kriegen wir schon hin. Okay, also der Event ist noch, gibt es da schon Weiterführung, weil in dem Patch, das da irgendwo dabei war, habe ich nichts jetzt gefunden. Weiterführung mit Idee oder so irgendwas, ist da schon was eingegangen? An wen wendet man sich da am besten, dass ich mich da einklinken kann? Ja, am besten an mich. Also, wenn wir gerade schon bei diesem Thema sind, zwei Tage bevor Hamburg wählt, also am Freitag, den 13. Februar, machen wir dort eine Wahlkampf-Endspurt-Party. Also Endspurt in dem Sinne, dass wir dann am Samstag noch einmal ausschwärmen und versuchen, die auch noch die letzten Hamburger zu überzeugen. Und das findet aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Spielbudenplatz statt. Das ist also in St. Pauli direkt auf dem Kiez. Dort gibt es eine Bühne, eine große, die wollen wir füllen und wollen auch etliches anderes losmachen. Und es wäre sehr schön, wenn wir da auch noch mal eine Stadt voll Piraten bekommen, um da wirklich Präsenz zu zeigen. Eieiei, hoffentlich klappt das in Hamburg. Ich würde es uns wünschen. Benjamin? Ich hätte eine Frage an den Seekor oder vielleicht auch an den gesamten Vorstand, nachdem wir jetzt immer wieder gesehen haben, wie disruptiv Twitter unsere politische Arbeit behindert, würde ich fragen, ob man eventuell anstoßen könnte, beim nächsten Parteitag eine Unvereinbarkeitserklärung mit Twitter anzustoßen und was ihr meint, was für einen Erfolg die hätte. Ja, ich finde die Idee sehr gut. Ich glaube, du solltest einen entsprechenden Antrag vorbereiten und beim nächsten Bundesparteitag einbringen, weil es wird mit Sicherheit zu hitzigen und kontroversen Diskussionen führen und solche Diskussionen führen wir in unserer Partei ja gerne. Erfolg verspreche ich dir allerdings an der Stelle nicht. Ich habe festgestellt, dass wenn man Twitter nur auf einem Bundesparteitag ironisch darstellt, bekommt man schon eine heftige Gegenreaktion. Also ich würde an deiner Stelle nicht davon ausgehen, dass du dafür tatsächlich eine Mehrheit bekommst. So schnell sind Anträge abgelehnt. Noch jemand ans Mikrofon? Klaus, du stehst da noch. Sorry, ich habe bloß vergessen, runterzugehen. Das deckt sich eigentlich sehr gut mit der fortgeschrittenen Tageszeit. Lasst mich euch mal ein bisschen pinseln, weil ich glaube, an den Michael muss man jetzt gerade geben, es ist kein leichter Job, bei Piratenbundesvorstand zu sein. An den Stefan muss man geben, danke für 26 Mal hier anwesend sein, außer zwei Ausfällen, die ja sicherlich durch Jahreswechsel und Brand in einem Rechenzentrum hinreichend begründet waren. Und für den Stefan Bartels heute besondere Dank, dass er hierher gekommen ist und sich dieser Diskussion gestellt hat. Das ist jetzt auch bestimmt nicht das Allerangenehmste und überhaupt für alle anderen, die ich morgens um 6 anklicken kann und nachts um 3 und wo man immer irgendwelche Antworten kriegt. Vielen lieben Dank und ich denke, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, oder? Jo, wir haben einen Termin. Mal sehen, ob ich auch da bin, aber klar, gebe ich immer wieder Antworten, egal welche Zeit. Supi, dann vielen Dank für diese 26. Sprechstunde. Denkt mir am Freitag an diesen wunderbaren, interessanten Mumble. Am draufenden Freitag werden wir uns dann über Kommunikationskultur unterhalten. Ganz, ganz viele interessante Gäste eingeladen. Und dazwischen gibt es, glaube ich, noch Diskussionen über Open Education Resource. Ich glaube, das Jahr der Piraten hat angefangen. Aufnahme aus!